Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Tradition und Globalisierung. 1. Wie kann man seine nationale Identität im Ausland bewahren? Geht es um nationale Minderheiten in einem Land, so hat man natürlich eine gewisse Autonomie. Man hat das Recht auf Schulunterricht in seiner Muttersprache. In Ungarn gibt es zum Beispiel ungarn-deutsche Schulen. In Serbien ungarische und so weiter. Auch wenn Minderheiten normgerecht leben und die Regeln des Zusammenlebens einhalten, gibt es sehr viele Möglichkeiten, ihre Traditionen und Bräuche zu pflegen. Sie haben ihre eigene Küche, ihre eigene Religion und sie bevölkern häufig dasselbe Viertel in einer Großstadt, als wäre das ihr eigenes Land. Leben und leben lassen klingt natürlich sehr modern. Doch manchmal entstehen daraus auch Konflikte. In Europa kennt heute jeder, was das Wort Kopftuchverbot bedeutet. 2. Was gilt im Auge der Ausländer als typisch ungarisch? Typisch für dieses wunderschöne Land soll das immer sonnige Sommerwetter sein. Ausländische Urlauber denken das zumindest. Und dass es zahlreiche ungarische Erzeugnisse mit bekannten Namen gibt, die sie als Reiseandenken mit nach Hause nehmen können. Zu diesen Hungarika gehören ohne Zweifel Schnaps, das Porzellan aus Headend und Paprika. Ausländer denken, Ungarisch ist eine melodische, doch äußerst schwierige Sprache. Typisch ungarisch sind außerdem noch kulinarische Spezialitäten wie die ungarische Salami mit ihrem intensiven Geschmack, Kürtischkolacz, der ungarische Baumkuchen oder Tejföl, die für den Ungarn unverzichtbare saure Sahne. 3. Kennen Sie das Münchner Oktoberfest? Ja, ich war einmal dort. Das Münchner Oktoberfest ist das größte Volksfest der Welt. Die Wiesn findet jedes Jahr von Ende September bis Anfang Oktober statt und hat über 6 Millionen Besucher. Da wird natürlich Bier getrunken und Schweinswürstel verzehrt. Vor allem in den Festzelten der Münchner Traditionsbrauereien. Ursprünglich war das Fest eine Hochzeitsfeier im 19. Jahrhundert, die in den folgenden Jahren wiederholt und verlängert wurde. Bayern ist auf jeden Fall eine Reise wert. Heute ist das Oktoberfest so berühmt und beliebt, dass es auch fernab von München gefeiert wird. Unter anderem in den USA und Brasilien. 4. Welche Klischees kennen Sie über die Deutschen? Ich kenne nicht viele Deutsche. So kann ich das nicht richtig beurteilen. Und ein Klischee muss auch nicht unbedingt wahr sein. Es gibt jedoch ein paar Dinge, auf die die Deutschen stolz sein können. Sie sind überpünktlich und super diszipliniert, sagt man. Sie sollen ordentlich sein und gewissenhaft, was ihre Pflichten angeht. Deutschland ist eine Fußballnation. Das gilt sowohl für die aktive als auch für die passive Teilnahme an Fußballveranstaltungen. Dass sie reiselustig sind, ist gewiss kein Klischee. Deutsche reisen gern und viel. Sie haben ja das nötige Kleingeld dafür. Schließlich sollen sie keinen Humor haben. Das weiß ich nicht genau. Aber ich weiß, dass die Deutschen tolle Autos bauen, viele gute Bier- und Weinsorten und die meisten Brotsorten in Europa haben. 5. Was bedeutet Globalisierung für Sie? Für mich bedeutet sie vor allem die veränderte Esskultur der Jugendlichen. Wir essen heute Chickenburger in einem Fastfood-Restaurant, so wie Kids überall auf der Welt. Und wir stehen unter dem Einfluss der amerikanischen Kultur, sogar in unserem Sprachgebrauch. Der Jugendslang ist voll von denglischen Wörtern. Wir alle tragen dieselben Markenklamotten auf den ganzen Globus und feiern Feste, die vor 20 Jahren noch gar nicht existierten. Hierzu gehören sicherlich der Valentinstag, das heißt das Fest der Liebespaare, und Halloween, das Gruselfest im November. Halloween war ursprünglich das Fest vor Allerheiligen in Amerika, das mit Horrorkostümen gefeiert wurde. Heute ist es auf der ganzen Welt verbreitet.